Maria Stuart. Trauerspiel von Friedrich von Schiller. Fünfter Aufzug. Erster bis siebter Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Szene ist das Zimmer des ersten Aufzugs. Erster Auftritt. Hannah Kennedy, in tiefe Trauer gekleidet, mit verweinten Augen und einem großen, aber stillen Schmerz, ist beschäftigt, Pakete und Briefe zu versiegeln. Oft unterbricht sie der Jammer in ihrem Geschäft, und man sieht sie dazwischen still beten. Paulette und Drury, gleichfalls in schwarzen Kleidern, treten ein. Ihnen folgen viele Bediente, welche goldene und silberne Gefäße, Spiegel, Gemälde und andere Kostbarkeiten tragen und den Hintergrund des Zimmers damit anfüllen. Paulette überliefert der Amme ein Schmuckkästchen nebst einem Papier und bedeutet ihr durch Zeichen, dass es ein Verzeichnis der gebrachten Dinge enthalte. Beim Anblick dieser Reichtümer erneuert sich der Schmerz der Amme. Sie versinkt in ein tiefes Trauern, in dem jene sich still wieder entfernen. Melville tritt ein. Kennedy schreit auf, sobald sie ihn gewahr wird. Melville! Ihr seid es? Euch erblick ich wieder? Melville. Ja, treue Kennedy, wir sehen uns wieder. Kennedy. Nach langer, langer, schmerzenvoller Trennung. Melville. Ein unglückselig, schmerzvoll Wiedersehen. Kennedy. O Gott, ihr kommt! Melville. Den letzten, ewigen Abschied von meiner Königin zu nehmen. Kennedy. Jetzt endlich, jetzt am Morgen ihres Todes, wird ihr die lang entbehrte Gegenwart der ihrigen vergönnt. O teurer Sir, ich will nicht fragen, wie es euch erging, euch nicht die Leiden nennen, die wir litten, seitdem man euch von unserer Seite riss. Ach, dazu wird wohl einst die Stunde kommen. O Melville, Melville, mussten wir's erleben, den Anbruch dieses Tags zu sehen. Melville. Lasst uns einander nicht erweichen. Weinen will ich, solang noch Leben in mir ist. Nie soll ein Lächeln diese Wangen mehr erheitern, nie will ich dieses nächtliche Gewand mehr von mir legen. Ewig will ich trauern, doch heute will ich standhaft sein. Versprecht auch ihr mir, euren Schmerz zu mäßigen, und wenn die andern alle der Verzweiflung sich trostlos überlassen, lasset uns mit männlich edler Fassung ihr vorangehen und ihr ein Stab sein auf dem Todesweg. Kennedy. Melville, ihr seid im Irrtum, wenn ihr glaubt, die Königin bedürfe unsers Beistands, um standhaft in den Tod zu gehen. Sie selber ist's, die uns das Beispiel edler Fassung gibt. Seid ohne Furcht. Maria Stuart wird als eine Königin und Heldin sterben. Melville. Nahm sie die Todespost mit Fassung auf? Man sagt, dass sie nicht vorbereitet war. Kennedy. Das war sie nicht. Ganz andere Schrecken waren's, die meine Lady ängstigten. Nicht vor dem Tod, vor dem Befreier zitterte Maria. Freiheit war uns verheißen. Diese Nacht versprach uns Mortimer, von hier wegzuführen, und zwischen Furcht und Hoffnung, zweifelhaft, ob sie dem kecken Jüngling ihre Ehre und fürstliche Person vertrauen dürfe, erwartete die königin den morgen da wird ein auflauf in dem schloß ein pochen schreckt unser ohr und vieler hämmer schlag wir glauben die befreier zu vernehmen die hoffnung winkt der süße trieb des lebens wacht unwillkürlich allgewaltig auf da öffnet sich die tür sir paulet ist's der uns verkündigt daß die zimmerer zu unsern füßen das gerüst aufschlagen sie wendet sich ab von heftigem schmerz ergriffen melvil gerechter gott o sagt mir wie ertrug maria diesen fürchterlichen wechsel kennedy nach einer pause worin sie sich wieder etwas gefaßt hat man löst sich nicht allmählich von dem leben mit einem mal schnell augenblicklich muß der tausch geschehen zwischen zeitlichem und ewigem und gott gewährte meiner lady in diesem augenblick der erde hoffnung zurückzustoßen mit entschloßner seele und glaubenvoll den himmel zu ergreifen kein merkmal bleicher furcht kein wort der klage entehrte meine königin dann erst als sie lord leicesters schändlichen verrat vernahm das unglückselige geschick des werten jünglings der sich ihr geopfert des alten ritters tiefen jammer sah dem seine letzte hoffnung starb durch sie da flossen ihre tränen nicht das eigne schicksal der fremde jammer preßte sie ihr ab melvil wo ist sie jetzt könnt ihr mich zu ihr bringen kennedy den rest der nacht durchwachte sie mit beten nahm von den teuern freunden schriftlich abschied und schrieb ihr testament mit eigner hand jetzt pflegt sie einen augenblick der ruh der letzte schlaf erquickt sie melvil wer ist bei ihr kennedy ihr leibarzt burgoyne und ihre frauen zweiter auftritt margareta curl zu den vorigen kennedy was bringt ihr mistress ist die lady wach curl ihre tränen trocknend schon angekleidet sie verlangt nach euch kennedy ich komme zu melvil der sie begleiten will folgt mir nicht bis ich die lady auf euren anblick vorbereitet geht hinein curl melvil der alte haushofmeister melvil ja der bin ich curl o dieses haus braucht keines meisters mehr melvil ihr kommt von london wisst ihr mir von meinem manne nichts zu sagen melvil er wird auf freien fuß gesetzt sagt man sobald curl sobald die königin nicht mehr ist o der nichtswürdig schändliche verräter er ist der mörder dieser teuren lady sein zeugnis sagt man habe sie verurteilt melvil so ist's curl o seine seele sei verflucht bis in die hölle er hat falsch gezeugt melvil milady curl bedenket eure reden curl beschwören will ich's vor gerichtes schranken ich will es ihm ins antlitz wiederholen die ganze welt will ich damit erfüllen sie stirbt unschuldig. Melvil: o das gebe gott! Dritter auftritt. Burgoyn zu den vorigen, hernach hanna kennedy. Burgoyn erblickt Melvil: o Melvil! Melvil ihn umarmend: Burgoyn! Burgoyn zur Margareta Curl: besorget einen Becher mit Wein für unsre Lady. Machet hurtig. Curl geht ab. Melvil: wie, ist der Königin nicht wohl? Burgoyn: sie fühlt sich stark, sie täuscht ihr Heldenmut, und keiner Speise glaubt sie zu bedürfen. Doch ihrer wartet noch ein schwerer Kampf, und ihre Feinde sollen sich nicht rühmen, daß Furcht des Todes ihre Wangen bleichte, wenn die Natur aus Schwachheit unterliegt. Melvil zur Amme, die hereintritt: will sie mich sehen? Kennedy: gleich wird sie selbst hier sein. Ihr scheint euch mit Verwundrung umzusehn, und eure Blicke fragen mich, was soll das Prachtgerät in diesem Ort des Todes? O Sir, wir litten Mangel, da wir lebten. Erst mit dem Tode kommt der Überfluss zurück. Vierter Auftritt. Vorige. Zwei andere Kammerfrauen der Maria, gleichfalls in Trauerkleidern. Sie brechen bei Melvils Anblick in laute Tränen aus. Melvil: was für ein Anblick, welch ein Wiedersehn! Gertrude, Rosamund! Zweite Kammerfrau: sie hat uns von sich geschickt. Sie will zum letzten Mal allein mit Gott sich unterhalten. Es kommen noch zwei weibliche Bediente, wie die vorigen in Trauer, die mit stummen Gebärden ihren Jammer ausdrücken. Fünfter Auftritt. Margareta Curl zu den vorigen. Sie trägt einen goldenen Becher mit Wein und setzt ihn auf den Tisch, indem sie sich bleich und zitternd an einen Stuhl hält. Melvil: was ist euch, Mistress? Was entsetzt euch so? Curl: o Gott! Burgoyn: was habt ihr? Curl: was musst ich erblicken? Melvil: kommt zu euch, sagt uns, was es ist. Curl: als ich mit diesem Becher Wein die große Treppe heraufstieg, die zur untern Halle führt, da tat die Tür sich auf. Ich sah hinein, ich sah, o Gott! Melvil: was saht ihr? Fasset euch! Curl: schwarz überzogen waren alle Wände, ein groß Gerüst mit schwarzem Tuch beschlagen erhob sich von dem Boden, mittendrauf ein schwarzer Block, ein Kissen und daneben ein blank geschliffenes Beil. Voll Menschen war der Saal, die um das Mordgerüst sich drängten, und heiße Blutgier in dem Blick, das Opfer erwarteten. Die Kammerfrauen: o Gott, sei unserer Lady gnädig! Melvil: fasst euch, sie kommt! Sechster Auftritt. Die vorigen. Maria. Sie ist weiß und festlich gekleidet. Am Halse trägt sie an einer Kette von kleinen Kugeln ein Agnus Dei. Ein Rosenkranz hängt am Gürtel herab. Sie hat ein Kruzifix in der Hand und ein Diadem in den Haaren. Ihr großer schwarzer Schleier ist zurückgeschlagen. Bei ihrem Eintritt weichen die Anwesenden zu beiden Seiten zurück und drücken den heftigsten Schmerz aus. Melvil ist mit einer unwillkürlichen Bewegung auf die Knie gesunken. Maria mit ruhiger Hoheit im ganzen Kreise herumsehend: was klagt ihr? Warum weint ihr? Freuen solltet ihr euch mit mir, daß meiner leiden ziel nun endlich naht, daß meine bande fallen, mein kerker aufgeht und die frohe seele sich auf engelsflügeln schwingt zur ew'gen freiheit. Da, als ich in die macht der stolzen feindin gegeben war, unwürdiges erduldend, was einer freien großen königin nicht ziemt, da war es zeit, um mich zu weinen. Wohltätig, heilend, nahet mir der tod, der ernste freund. Mit seinen schwarzen flügeln bedeckt er meine schmach. Den menschen adelt, den tiefgesunkenen, das letzte Schicksal. Die Krone fühl ich wieder auf dem Haupt, den würd'gen Stolz in meiner edeln Seele. Indem sie einige Schritte weiter vortritt: Wie, Melvil hier? Nicht also, edler Sir. Steht auf, ihr seid zu eurer Königin Triumph, zu ihrem Tode nicht gekommen. Mir wird ein Glück zuteil, wie ich es nimmer gehoffet, dass mein Nachruhm doch nicht ganz in meiner Feinde Händen ist, dass doch ein Freund mir, ein Bekenner meines Glaubens, als Zeuge dasteht in der Todesstunde. Sagt, edler Ritter, wie erging es euch in diesem feindlichen, unholden Lande, seitdem man euch von meiner Seite riss? Die Sorg um euch hat oft mein Herz bekümmert. Melvil: Mich drückte sonst kein Mangel als der Schmerz um dich und meine Ohnmacht, dir zu dienen. Maria: Wie steht's um Didier, meinen alten Kämmerer? Doch der Getreue schläft wohl lange schon den ew'gen Schlaf, denn er war hoch an Jahren. Melvil: Gott hat ihm diese Gnade nicht erzeigt. Er lebt, um deine Jugend zu begraben. Maria: Dass mir vor meinem Tode noch das Glück geworden wäre, ein geliebtes Haupt der teuern Blutsverwandten zu umfassen. Doch ich soll sterben unter Fremdlingen, nur eure Tränen soll ich fließen sehen. Melvil: Die letzten Wünsche für die meinen leg ich in eure treue Brust. Ich segne den allerchristlichsten König, meinen Schwager und Frankreichs ganzes königliches Haus. Ich segne meinen Öhm, den Kardinal, und Heinrich Guise, meinen edlen Vetter. Ich segne auch den Papst, den heiligen Statthalter Christi, der mich wieder segnet, und den katholischen König, der sich edelmütig zu meinem Retter, meinem Rächer anbot. Sie alle stehen in meinem Testament, sie werden die Geschenke meiner Liebe, wie arm sie sind, darum gering nicht achten. Sich zu ihren Dienern wendend: Euch hab ich meinem königlichen Bruder von Frankreich anempfohlen. Er wird sorgen für euch, ein neues Vaterland euch geben. Und ist euch meine letzte Bitte wert, bleibt nicht in England, dass der Brite nicht sein stolzes Herz an eurem Unglück weide, nicht die im Staube seh, die mir gedient. Bei diesem Bildnis des Gekreuzigten gelobet mir, dies unglückselge Land alsbald wenn ich dahin bin, zu verlassen. Melvil berührt das Kruzifix. Ich schwöre dir's im Namen dieser aller. Maria, was ich, die Arme, die Beraubte, noch besaß, worüber mir vergönnt ist, frei zu schalten, das hab ich unter euch verteilt. Man wird, ich hoff es, meinen letzten Willen ehren. Auch was ich auf dem Todeswege trage, gehöret euch. Vergönnet mir noch einmal der Erde Glanz auf meinem Weg zum Himmel. Zu den Fräulein. Dir, meine Alix, Gertrud, Rosamund, bestimm ich meine Perlen, meine Kleider, denn eure Jugend freut sich noch des Putzes. Du, Margareta, hast das nächste Recht an meine Großmut, denn ich lasse dich zurück als die unglücklichste von allen. Dass ich des Gatten Schuld an dir nicht räche, wird mein Vermächtnis offenbaren. Dich, o meine treue Hanna, reizet nicht der Wert des Goldes, nicht der Steine Pracht. Dir ist das höchste Kleinod mein Gedächtnis. Nimm dieses Tuch, ich hab's mit eigner Hand für dich gestickt in meines Kummers Stunden und meine heißen Tränen eingewoben. Mit diesem Tuch wirst du die Augen mir verbinden, wenn es soweit ist. Diesen letzten Dienst wünsch ich von meiner Hanna zu empfangen. Kennedy. O Melville, ich ertrag es nicht. Maria. Kommt alle, kommt und empfangt mein letztes Lebewohl. Sie reicht ihre Hände hin, eins nach dem andern fällt ihr zu Füßen und küsst die dargebotene Hand unter heftigem Weinen. Leb wohl, Margareta, Alix, lebe wohl. Dank, Burgoyn, für eure treuen Dienste. Dein Mund brennt heiß, Gertrude. Ich bin viel gehasset worden, doch auch viel geliebt. Ein edler Mann, beglücke meine Gertrud, denn Liebe fordert dieses glühende Herz. Bertha, du hast das bessere Teil erwählt. Die keusche Braut des Himmels willst du werden. O eile, dein Gelübde zu vollziehn. Betrüglich sind die Güter dieser Erden. Das lern an deiner Königin. Nichts weiter. Lebt wohl. Lebt wohl. Lebt ewig wohl. Sie wendet sich schnell von ihnen. Alle bis auf Melville entfernen sich. Siebter Auftritt. Maria, Melville. Maria. Ich habe alles Zeitliche berichtigt und hoffe, keines Menschen Schuldnerin aus dieser Welt zu scheiden. Eins nur ist's, Melville, was der beklemmten Seele noch verwehrt, sich frei und freudig zu erheben. Melville, entdecke mir's, erleichtre deine Brust, dem treuen Freund vertraue deine Sorgen. Maria, ich stehe an dem Rand der Ewigkeit, bald soll ich treten vor den höchsten Richter, und noch hab ich den Heil'gen nicht versöhnt. Versagt ist mir der Priester meiner Kirche, des Sakramentes heil'ge Himmelsspeise verschmäh ich aus den Händen falscher Priester. Im Glauben meiner Kirche will ich sterben, denn der allein ist's, welcher selig macht. Melville, beruhige dein Herz, dem himmel gilt der feurig fromme wunsch statt des vollbringens tyrannenmacht kann nur die hände fesseln des herzens andacht hebt sich frei zu gott das wort ist tot der glaube macht lebendig maria ach melvil nicht allein genug ist sich das herz ein irdisch pfand bedarf der glaube das hohe himmlische sich zuzueignen drum ward der gott zum menschen und verschloß die unsichtbaren himmlischen geschenke geheimnisvoll in einem sichtbarn leib die kirche ist's die heilige die hohe die zu dem himmel uns die leiter baut die allgemeine die katholsche heißt sie denn nur der glaube aller stärkt den glauben wo tausende anbeten und verehren da wird die glut zur flamme und beflügelt schwingt sich der geist in alle himmel auf ach die beglückten die das froh geteilte gebet versammelt in dem haus des herrn geschmückt ist der altar die kerzen leuchten die glocke tönt der weihrauch ist gestreut der bischof steht im reinen meßgewand er faßt den kelch er segnet ihn er kündet das hohe wunder der verwandlung an und niederstürzt dem gegenwärt'gen gotte das gläubig überzeugte volk ach ich allein bin ausgeschlossen nicht zu mir in meinen kerker dringt der himmelsegen melvil er dringt zu dir er ist dir nah vertraue dem allvermögenden der dürre stab kann zweige treiben in des glaubens hand und der die quelle aus dem felsen schlug kann dir im kerker den altar bereiten kann diesen kelch die irdische erquickung dir schnell in eine himmlische verwandeln er ergreift den kelch der auf dem tische steht Maria, Melvil, versteh ich euch? Ja, ich versteh euch. Hier ist kein Priester, keine Kirche, kein Hochwürdiges. Doch der Erlöser spricht, wo zwei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich gegenwärtig unter ihnen. Was weiht den Priester ein zum Mund des Herrn? Das reine Herz, der unbefleckte Wandel. So seid ihr mir, auch ungeweiht, ein Priester, ein Bote Gottes, der mir Frieden bringt. Euch will ich meine letzte Beichte tun, und euer Mund soll mir das Heil verkünden. Melvil, wenn dich das Herz so mächtig dazu treibt, so wisse, Königin, dass dir zum Troste Gott auch ein Wunder wohl verrichten kann. Hier sei kein Priester, sagst du, keine Kirche, kein Leib des Herrn? Du irrest dich. Hier ist ein Priester, und ein Gott ist hier zugegen. Er entblößt bei diesen Worten das Haupt. Zugleich zeigt er ihr eine Hostie in einer goldenen Schale. Ich bin ein Priester. Deine letzte Beichte zu hören, dir auf deinem Todesweg den Frieden zu verkündigen, hab ich die sieben Wein auf meinem Haupt empfangen. Und diese Hostie überbring ich dir vom heil'gen Vater, die er selbst geweihet. Maria, o, so muß an der schwelle selbst des todes mir noch ein himmlisch glück bereitet sein wie ein unsterblicher auf goldnen wolken herniederfährt wie den apostel einst der engel führte aus des kerkers banden ihn hält kein riegel keines hüters schwert er schreitet mächtig durch verschloßne pforten und im gefängnis steht er glänzend da so überrascht mich hier der himmelsbote da jeder irdsche retter mich getäuscht und ihr mein diener einst seid jetzt der diener des höchsten gottes und sein heil'ger mund wie eure kniee sonst vor mir sich beugten so lieg ich jetzt im staub vor euch sie sinkt vor ihm nieder melvil indem er das zeichen des kreuzes über sie macht im namen des vaters und des sohnes und des geistes maria königin hast du dein herz erforschet schwörst du und gelobest du wahrheit zu beichten vor dem gott der wahrheit maria mein herz liegt offen da vor dir und ihm melvil sprich welcher sünde zeiht dich dein gewissen seitdem du gott zum letztenmal versöhnt maria von neidschem haß war mein herz erfüllt und rachegedanken tobten in dem busen vergebung hofft ich sünderin von gott und konnte nicht der gegnerin vergeben melvil bereuest du die schuld und ist's dein ernster entschluß versöhnt aus dieser welt zu scheiden maria so wahr ich hoffe daß mir gott vergebe melvil welch andrer sünde klagt das herz dich an maria ach nicht durch haß allein durch sünd'ge liebe noch mehr hab ich das höchste gut beleidigt das eitle herz ward zu dem mann gezogen der treulos mich verlassen und betrogen melvil bereuest du die schuld und hat dein herz vom eiteln abgott sich zu gott gewendet maria es war der schwerste kampf den ich bestand zerrissen ist das letzte irdsche band melvil welch andrer schuld verklagt dich dein gewissen maria ach eine frühe blutschuld längst gebeichtet sie kehrt zurück mit neuer schreckenskraft im augenblick der letzten rechenschaft und wälzt sich schwarz mir vor des himmels pforten den könig meinen gatten ließ ich morden und dem verführer schenkt ich herz und hand streng büßt ich's ab mit allen kirchenstrafen doch in der seele will der wurm nicht schlafen melvil verklagt das herz dich keiner andern sünde die du noch nicht gebeichtet und gebüßt maria jetzt weißt du alles was mein herz belastet melvil denk an die nähe des allwissenden der strafen denke die die heil'ge kirche der mangelhaften beichte droht das ist die sünde zu dem ew'gen tod denn das ist wider seinen heil'gen geist gefrevelt maria so schenke mir die ew'ge gnade sieg im letzten kampf als ich dir wissend nichts verschwieg melvil wie deinem gott verhehlst du das verbrechen um dessentwillen dich die menschen strafen du sagst mir nichts von deinem blut'gen anteil an babingtons und parrys hochverrat den zeitlichen tod stirbst du für diese tat willst du auch noch den ew'gen dafür sterben maria ich bin bereit zur ewigkeit zu gehn noch eh sich der minutenzeiger wendet werd ich vor meines richters throne stehn doch wiederhol ich's meine beichte ist vollendet melvil erwäg es wohl das herz ist ein betrüger du hast vielleicht mit list'gem doppelsinn das wort vermieden das dich schuldig macht obgleich der wille das verbrechen teilte doch wisse keine gaukelkunst berückt das flammenauge das ins innre blickt maria ich habe alle fürsten aufgeboten mich aus unwürd'gen banden zu befrein doch nie hab ich durch vorsatz oder tat das leben meiner feindin angetastet melvil so hätten deine schreiber falsch gezeugt maria wie ich gesagt so ist's was jene zeugten das richte gott melvil so steigst du überzeugt von deiner unschuld auf das blutgerüste maria gott würdigt mich durch diesen unverdienten tod die frühe schwere blutschuld abzubüßen melvil macht den segen über sie so gehe hin und sterbend büße sie sink ein ergebnes opfer am altare blut kann versöhnen was das blut verbrach du fehltest nur aus weiblichem gebrechen dem sel'gen geiste folgen nicht die schwächen der sterblichkeit in die verklärung nach ich aber künde dir kraft der gewalt die mir verliehen ist zu lösen und zu binden erlassung an von allen deinen sünden wie du geglaubet so geschehe dir er reicht ihr die hostie nimm hin den leib er ist für dich geopfert er ergreift den kelch der auf dem tische steht konsekriert ihn mit stillem gebet dann reicht er ihr denselben sie zögert ihn anzunehmen und weist ihn mit der hand zurück nimm hin das blut es ist für dich vergossen nimm hin der papst erzeigt dir diese gunst im tode noch sollst du das höchste recht der könige das priesterliche üben sie empfängt den kelch und wie du jetzt dich in dem irdschen leib geheimnisvoll mit deinem gott verbunden so wirst du dort in seinem freudenreich wo keine schuld mehr sein wird und kein weinen ein schön verklärter engel dich auf ewig mit dem göttlichen vereinen er setzt den kelch nieder auf ein geräusch das gehört wird bedeckt er sich das haupt und geht an die türe maria bleibt in stiller andacht auf den knien liegen melvil zurückkommend dir bleibt ein harter kampf noch zu bestehn fühlst du dich stark genug um jede regung der bitterkeit des hasses zu besiegen maria ich fürchte keinen rückfall meinen haß und meine liebe hab ich gott geopfert melvil Nun, so bereite dich, die Lords von Leicester und Burleigh zu empfangen. Sie sind da. Ende von 5. Aufzug, 7. Auftritt.